Tanz beginnt. Man spürt die Natur und deren Kraft. Es steigt die Flut, bis der Deich auseinanderklafft. Da draußen halten der Naturgewalt stand. Völlig erschöpft erreichen sie das Land. Es mischen sich unaufhaltsam Himmel und Meer. Es tobt und brüllt und schlägt wild um sich her. Der Sturm wird stärker, die Ohren betäubt und die Gischt auf die Felder treibt. Die Sturmflut ist vorbei. Möwen schreien, als wenn nichts gewesen sei. Die Menschen am Meer richten den Deich noch höher auf, bauen ein besseres Boot und nehmen den Kampf von Neuem auf. Schützt ein neuer Deich hier Leute und Land. Und Fischer flicken Netze im dünnen Sand. Doch es erinnert vieles an diese Flut.